Nur der Eiszapfen hing noch genauso da, wie er zuerst gehangen hatte. Und der wird auch niemals mit einem brennenden Herzen schmelzen und auch gewiss nicht in den Kristallpalast der Schneekönigin kommen. Denn der ist eben etwas ganz anderes. Ende von Der Schneemann, aufgenommen von Ellie, November 2009.